Das Lied Warm in My Brain, dessen Ursprünge in der Zeit um 89-90 liegen, also der Spätphase der DDR. Ja, ihr werdet das nicht glauben, wer da vor euren Rundfunkgeräten sitzt. Ich bin nicht im Studio von Radio Plau, sondern in einer dunklen Seitenstraße in Leipzigs Mitte und habe hier einen sehr speziellen Gast eingeladen, extra mit dem Transportflugzeug von Radio Plau einfliegen lassen aus London, nämlich Udo Krassoff, den damaligen Sänger der Punkband Die Zerbrochenen Igel, über die heutige Sendung ist. Die Igel hatten ihre erfolgreichste Zeit zwischen 89 und 95, 96 und sind sowohl in Halle als auch in Leipzig häufig aufgetreten. Kannst du mir sagen, ob die Band nun eigentlich aus Halle oder aus Leipzig kam und in was für einem Umfeld und wie sie überhaupt entstanden ist? Ja, also ich komme aus Halle, aber die Zerbrochenen Igel sind in Leipzig entstanden. Und das war im Jahr 1987 so gefühlt, da hat Hans, unser Bassist, geheiratet. Und die Hochzeit, die war auf einem Dachboden in dem Haus, in dem er gewohnt hat. Und da hat so auf dem Dachboden in so einem Lattenverschlag hat so eine Band gespielt mit einem Schlagzeuger, einem Bassisten und einem Gitarristen. Diese Band, die haben wir dann später aus Quatsch die Jochen-Ernst-Kombo genannt, weil der Gitarrist, der heißt Jochen Ernst. Das Haus, das war schon sehr marode und da haben nicht mehr viele Leute drin gewohnt. Das Hinterhaus war ganz leer. Das war also, da gab es keine Probleme. Das war in der Nähe vom Bayerischen Bahnhof. Und dann am Schlagzeug saß da noch jemand, der hieß Christian. Der ist dann noch 1989 im August über Ungarn in den Westen abgehauen. Dann haben wir noch einen anderen Schlagzeug, das war dann Micha gehabt. Ja, und bei diesem ersten Auftritt, wo ich die gesehen habe, da hatte Hans noch so einen ganz lustigen Bass. Das war so von so einem Kontrabass, ein Oberteil, und da hatte der ein Brett und er hatte dieses Oberteil so drauf genagelt und dann einen Tonabnehmer dran gemacht. Und ich fand das also alles wunderbar punkig und schräg. Und mich hat diese Musik, die damals gemacht haben, so ein bisschen erinnert an das, was damals so die anderen Bands waren, also so im Osten Feeling B oder im Westen Palais Schaumburg oder Fehlfarben oder sowas. Und danach habe ich dann mal mit Hans gesprochen und habe so gesagt, ich fand euch richtig gut, aber irgendwie fehlt euch noch ein Sänger. Und Hans, mit dem ich Abitur gemacht habe, der hat dann zu mir gesagt, der wusste, dass ich also Gedichte schreibe und meinte, na, du schreibst doch Texte, hast du Mut, dich da vorne hinzustellen und deine Texte irgendwie zu singen? Dann habe ich gesagt, naja, im Prinzip Mut habe ich schon. Kann nur nicht singen. Dann meinte er, na, das ist kein Problem. Du musst nur ordentlich reinbrüllen, weil wir sind ziemlich laut und du musst irgendwie durchdringen. Naja, und dann hat mir noch ein Freund aus dem Plattenspieler einen Verstärker gebaut und dann haben wir so ein bisschen geprobt. Ja. Manchmal auf von glücklichen Spaziergängen mit kleiner Jacke mit dem Wald. Und ich frage mich, wer sie verloren hatte. War eigentlich gut oder war ich zu kalt? Jacke, oh Jacke, oh yeah. Auf einem Mitfahrer auf der Flucht wollte er damit ein Feuer erzünden. Hat er sie bei einem philosophischen Diskurs verloren? Hat er sie vielleicht danach noch stundenlang besucht? Oh Jacke, oh Jacke, oh yeah. Ein Lied aus der Frühphase der Band, erschienen auf dem Tape Wanderschuhe aus Gipsbeton. Auf der Kassette werden sie als prähistorische Aufnahmen aus dem Proberaum bezeichnet. Die erste Kassette, die wir von euch durch das Internet kennengelernt haben, ist außen hässlich, innen schön. Die war datiert März 1990. Habt ihr damals schon Konzerte gespielt oder habt ihr die Kassette eher so im Bekanntenkreis weitergegeben? Na, zu dieser Zeit waren wir schon ganz schön aktiv. Also wir haben schon wir wollten im Verlauf des Jahres 1989 auftreten, aber wir waren einfach ein bisschen zu doof dafür. Und dann ist ja auch noch unser Schlagzeuger dann abgehauen, sodass wir wieder einen neuen Schlagzeuger brauchten. Und dann war unser erster Auftritt erst im Dezember 89 im Wecker in Merseburg. Und danach ging das eigentlich sehr schnell. Ich habe dann also relativ viele Auftritte in Halle organisiert. Die anderen haben hier in Leipzig was organisiert und damals waren noch alle Clubs so offen. Da konnte man einfach hingehen, konnte sagen, hier, wir haben eine Kassette, wir wollen spielen und dann eine Woche später konnte man spielen. War eine tolle Zeit. Das ihr gerade gehört habt, welches sich auf der Titanic-Kassette befindet, die damals auf Trash Tape Records herausgekommen ist. Und das Lied hat ja auch tatsächlich eine etwas düstere Atmosphäre, genauso wie das jetzt folgende Lied, nämlich Die Wale, das ebenfalls auf der Titanic-Kassette drauf ist. We'll be right back. eine Lagerstadt. Sie zeigt uns ihre Hände. Jetzt im großen roten Rock, roten, der ganze Tag an Helligkeit verliert. Der Himmel noch nach dunklen Dingen giert. Der Tag versinkt. Schwimmen blindlings auf die Strände. Sie wollen nur noch sterben, nichts als sterben. Die Welt ist eine Lagerstadt von Scherben. Und sie zeigt uns ihre aufgeschnittenen Hände, die jetzt in großen roten Tropfen bluten, weil dieser Tag an Helligkeit verliert. Der Himmel noch nach dunklen Dingen giert. Der Tag versinkt dabei in dunklen Fluten. Hat man denn damals in Halle eigentlich so gespielt? Gab es die Kellnerstraße schon, an die erinnere ich mich zum Beispiel? Ja, wir haben in der Kellnerstraße gespielt, wir haben in der Reilstraße, da gab es dieses Gig, ganz im Gegenteil, wo, diese, halb, damals schon. Ja, da, wo diese halbe Trabi da rausguckt. Mhm. Dann hier in Leipzig haben wir zum Beispiel in der Lichtwirtschaft gespielt, in Konnewitz, ja, in verschiedenen anderen Clubs noch, ich weiß jetzt nicht mehr alle. Ja. Das folgende Lied heißt Kinderdrachen. Kurzem attackierte mich ein Traumbild. Es klebte mein Gesicht an einem Haus. Wie ein Plakat in Kinderrissen Fetzen und stachen mir danach die Augen aus. Ein Pudel hat mich angepisst am Morgen. Ich habe ihn geschlachtet und verdaut. Oh, lass mir meine Räume zu gedeihen. Ich bin ein Mensch, mir folge, wer sich traut. Und unter mir wächst Gras, grünes Gras. Ich laufe grimmig lachend durch das Leben. Ich töte jeden Blick mit einem Blick. Ich schieße mit dem Colt auf Kinderdrachen, wünsche jedem alles, nur kein Glück. Ich töte meine Nachbarn mit Vergnügen. Ich raube ihnen lautlos ihren Fraß. Ich wachse auf zum Licht, das mich heraufholt. Ich wachse wild und unter mir wächst Gras. Mich angezipst am Morgen. Ich habe ihn geschlachtet und verdaut. Oh, lass mir meine Räume zu gedeihen. Ich bin ein Mensch, mir folge, wer sich traut. Als nächstes hört ihr das Lied Zwang, das für mich auch so ein bisschen von dem Zerbrechen gewisser Wende-Utopien handelt. Und ich habe später auch nochmal mit Udo gesprochen und er meinte, er hatte damals immer so einen Sticker auf dem Stand: Du hast keine Chance, nutze sie, und einen gelben Bananenanstecker. Aber ja, hört euch das selber an. Die Hand. Ich bin gefesselt an dieses Land. Zwang! Was bist du denn? Zwang! Zwang! Ah, Zwang! Freiheit geblendet, Planierraupen schieben sich den Boden unter den Füßen weg. Zwang! Spitze den Zwang! Zwang! Spitze den Zwang! Und alle reden von Freiheit, wir sind bescheuert und glücklich in unseren zerstörten Wahngebäuden. Zwang! Was willst du denn, Zwang? Zwang! Ah, Zwang! Gab es noch andere ungewöhnliche Konzerterlebnisse, von denen du berichten kannst? Nee, wir hatten schon noch andere ungewöhnliche Konzerte. Also zum Beispiel, was jetzt für uns ungewöhnlich war, wir haben mal beim Blues-Festival auf dem Berg im Thüringer Wald gespielt, wo vor uns oder nach uns Engerling gespielt hat. Und der Sänger Wolfram Bodak war sturzbetrunken, aber hat wunderbar gespielt und gesungen noch. Das fand ich sehr beeindruckend. Und dann haben wir mal hier in Leipzig im Anker bei so einer ganz schrägen DDR-Party gespielt, wo der Hauptgig City war, diese Ostrock-Band. Und wir waren die Vorband von City. Und was ich dort sehr beeindruckend fand, dort haben die Kellner sind mit FDJ-Hemden dort rumgelaufen und haben extra auf alle Tische Zigarettenasche verschüttet, damit es schön nach DDR aussieht. Ja, bei den Auftritten der Zerbrochenen Igel hing oft ein gelbes Poster im Hintergrund. Darauf war das Tchibo-Logo zu sehen. Durch dessen Tragen sich die Bewohner der späten DDR freiwillig erniedrigt hatten. Und aus dem Slogan »Oh, diese frischen Bohnen« hatten sie »Oh, die zerbrochenen Igel« gemacht. In diesem Sinne, jetzt kommt König Minus und saure Luft. minus, rettet das Land, was er anfasst, das wird zur Luft, von den Blumen, die er fand, bleibt nichts übrig, außer Duft. König Minus ist unser Held, nur ein Erlebnis belastet ihn sehr. Er küsst ein Mädchen, das ihm gefällt, doch nun ist das Mädchen nicht mehr. Er hat niemals Kämpfe geführt, keine Drachen schlug er in die Flucht, er hat sie alle nur mit dem Rotstift berührt, und schon haben sie das Weite gesucht. König Minus ist unser Held, nur ein Erlebnis belastet ihn sehr. Er küsst ein Mädchen, das ihm gefällt, doch nun ist das Mädchen nicht mehr. Ist unser Held, nur ein Erlebnis belastet ihn sehr. Er küsst ein Mädchen, das ihm gefällt, doch nun ist das Mädchen nicht mehr. Von Dächern wanken müde weiße Drachen, aus baufälligen Schornsteinen heraus. Ein Mann fällt auf den Gehsteig, weil es glatt ist. Zwei rote Nasen klatschen wild Applaus. Entstiegen den Gemälden schwarzer Maler, ein abgeschabter Mantel ist die Stadt, in deren Gossen Totenschädel klaffen, von Brötchen, die man aufgespalten hat. Abgeschlachtet. Die Mörder sind zur nächsten Stadt gefahren. In weiten Flüssen dampft das dunkle Blut. An Ufern hocken stille Rabenscharen. Wie sind denn damals deine ja doch recht surrealen Liedtexte entstanden aus so einem eigenen lyrischen Mikrokosmos, also dass du Gedichte geschrieben hast und sich dann so eine eigene Sprache daraus entwickelt hat, oder gab es spezifisch hallische Einflüsse oder waren es generelle lyrische Einflüsse vielleicht? Naja, ich würde sagen, es war so eine Mischung aus Zeitgeist, also so schräge zeitgenössische Sachen wie Bader Holst aus Halle oder Max Gold oder auch so Texte von Westbands wie Polly Schaumburg oder sowas. Das hat mich auf der einen Seite beeinflusst, auf der anderen Seite auch expressionistische Sachen. Also ich bin damals mit so einem Buch Menschheitsdämmerung rumgelaufen. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Jakob von Hoddis zum Beispiel. Ja, das hatte ich auch. Das unter den Steinen lag, weiß und schön, reckt sich nun in den neuen Tag, lass uns gehen. Das war das Lied Wanderschuhe aus Gipsbeton von der Kassette Wanderschuhe aus Gipsbeton. Wie seid ihr denn damals auf Trash Tape Records gelandet? Also man muss vielleicht erklären, das ist ein Rostocker Kassettenlabel, das schon zu DDR-Zeiten existierte, wo ihr dann 92, glaube ich, die Titanic-Kassette veröffentlicht habt und 94 die Wanderschuhe aus Gipsbeton-Kassette. Und seid ihr damals mit den Kassetten auch überregional getourt? Ja, also wie wir jetzt direkt zu Alge gekommen sind, habe ich vergessen, weiß ich nicht mehr. Ich habe ihn nie kennengelernt. Irgendwie haben wir ihm unsere Kassette geschickt. Die haben wir mit dem Bassisten von Messer Banzani aufgenommen. Der hat damals so irgendwie so Studio gemacht. Und dann haben wir das da zu Alge geschickt. Ich weiß nicht, woher ich das wusste, dass es den gibt. Und wahrscheinlich habe ich mir mal so eine Punkkassette von dem bestellt und der hat dann einfach zurückgeschrieben, ja, ich bringe das raus. Und dann hat er es gemacht. Es war also völlig unkompliziert und ja, überregional sind wir schon auch aufgetreten. Also das Weiteste war mal in Hamburg. Da sind wir im Logo aufgetreten beim Festival der musizierenden Toiletten. Gut, weiter mit dem nächsten Lied. Das Lied Blühendes Leben von der Wanderschuhe-Kassette, das auch über einen sehr schönen Text verfügt. Also hört genau hin. einkaufen gehen. Seht die Größe des Menschen, seht, wie er dominiert. Und zwischen 20 Sorten grüne Bohnen wählt. Seht die Größe des Menschen, seht, wie er dirigiert. Er lehrt die Hunde, an der Leine zu gehen. Seht die blühende Zukunft, seht ihr mildes Gesicht. Milliarden warten am Bordstein auf das grüne Licht. Wir sitzen hier und wühlen in den Briefen. Und manchmal ruft auch jemand bei uns an. Ein Lied von dem Titanic-Tape, das ihr 92 veröffentlicht habt, hat uns ein bisschen an die Pixies erinnert. Was waren damals eure musikalischen Inspirationen oder Bezugsquellen? Also habt ihr das Paroktikum oder DT64 gehört? Also dazu muss ich sagen, die Zerbrochenen Igel waren sehr gespalten. Hans und ich, wir waren eigentlich sehr punk-orientiert und haben das Paroktikum gehört und Pixies und so. Während unser Schlagzeuger eigentlich ein Stones-Fan war und unser Gitarrist Neil Young-Fan. Ja. Und die Mischung war es dann irgendwie. Also Neil Young hat auch anderswo viele Freunde. Ich erinnere mich an ein Seitenprojekt von Kaltfront, wo auch Neil Young gehuldigt wird. Das ist nichts Schlimmes. Wir haben den Widerspruch produktiv gemacht. Immer am Ziel. und immer daneben und immer bereit, als aufzugeben, immer am Ziel. Und immer daneben und immer bereit, alles aufzugeben. Das war das Lied Zimt, wie ihr vielleicht gehört habt, mit einem Akkordeonspieler. Der hieß Jens. Keiner konnte uns sagen, wo der heute abgeblieben ist. Micha, der Schlagzeuger, ist leider nicht mehr am Leben. Ansonsten sind die Igel in alle Winde verstreut. Udo, der Sänger, ist derzeit Dozent in London. Hans, der Bassist, ist Pfarrer in Plauen und spielt in der Pfarrerband Die Schwarzen Löcher. Axel Winkler an der Trompete ist Arzt in Schottland und Jochen, der Gitarrist, ist, glaube ich, Soziologe und hat eine Band in Wachau. Welches Geschehnis lieferte denn die Inspiration für das Lied Die Ratte? Also ist das etwa rein fiktiv oder? Also dazu muss man erklären, dass das Lied Die Ratte aus der Perspektive einer Ratte geschrieben ist, die im Dunkeln geheimnisvolle, womöglich illegale Dinge tut. Ich war zu dieser Zeit noch Biochemiker. Und ich bin mal abends, als es gerade dunkel wurde, mit dem Fahrrad aus dem Labor gekommen und bin dann so eine Straße lang gefahren und da war eine Ratte am Wegrand und ich habe die Ratte so angeguckt und da durchzuckte mich so der Gedanke, eigentlich bin ich auch so eine Ratte. Und so ist das Lied entstanden. Aus Mitgefühl oder, ja. Ich möchte mich vorstellen, ich bin die Ratte! Sie kommt auf die Straße am Abend nach halb zehn. Sie hat was Tastes alles getan. Noch hat es keiner gesehen. Die Ratte muss auf dem Dunkeln schöpfen, die Ratte mit fettigem Fell. Die Ratte muss auf dem Dunkeln schöpfen, die Ratte mit fettigem Fell. Sie kommt auf die Straße, sie sieht sich ängstlich um. Sie hat was ganz Besonderes getan, morgen wird sie berühmt. Die Ratte muss auf dem Dunkeln schöpfen, die Ratte mit fettigem Fell. Die Ratte muss auf dem Dunkeln schöpfen, die Ratte mit fettigem Fell. Die Ratte bin ich. Die Ratte muss auf den Dunkel schöpfen. Die Ratte bin ich. Die Ratte muss auf den Dunkel schöpfen. Die Ratte bin ich. kommt auf die Strafe am Abend nach halb zehn. Sie hat uns ganz besonders getan, noch hat es keiner gesehen. Die Rache muss uns im Dunkeln schöpfen, die Rache mit Fenster will. Die Rache muss uns im Dunkeln schöpfen, die Rache mit Fenster will. Und wie ist denn eigentlich der Text zu Heavy Metal entstanden? Dazu muss man sagen, dass in dem Lied über sehr schweres Essbesteck geklagt wird. Ja, das ist so eine surreale Montage aus verschiedenen Einflüssen. Also einmal hat mich mein Bruder inspiriert. Mein Bruder hat mir erzählt, dass er irgendwo in einem Restaurant war, wo es ganz schweres Besteck gab. Das war so schwer, dass er es kaum hochheben konnte. Und das war zu dieser Zeit, wo gerade der erste Irakkrieg ausgelöst wurde und es war auch die Zeit der Deindustrialisierung der ehemaligen DDR und diese drei Dinge, die habe ich da zusammengemixt, so in so einer surrealen Kombination. Mein Essbesteck ist ja so schwer, dass ich damit mein Essen gar nicht schneiden kann, denn es ist aus Heavy Metal aus Brandenburg. Heavy Metal Eisenhüttenstadt. Und die kleine weiße Friedenstaube fliegt über Panzern. Die rollen, rollen, rollen, rollen, rollen in den Krieg. Die rollen in den Krieg. Weißt du, was das heißt? Dieser Sand ist ein Messer, das uns die Lust zerreißt. In der Wüste, wir sind innerlich verklebt. Ein großes Herz aus Kaugummi hat jeder, hat jeder, hat jeder, der hier lebt. Hat jeder, der hier lebt. In der Wüste schlachten wir das Schwein und das Messer sticht in den Wanst. Das Blut tropft in den Sand. Wir halten das Messer, das Messer, das Messer noch in der Hand. Das Messer in der Hand. In der Wüste, im Sand, das Blut an der Hand, Sand und Blut im Wand. Und wir halten das Messer noch in unserer Hand. In der Wüste, in der Wüste, in der Wüste, in der Wüste. So, Heavy Metal. Ich habe ja dieses sehr schwere Essbesteck heute noch in meiner Küche und es schneidet aber recht gut. Als nächstes hört ihr das Lied Wir Sterne, das wieder eine recht ungewöhnliche Perspektive einnimmt aus der Sicht des Weltalls, aber hört selber. auf einer Straßenkreuzung steht ein Polizist und winkt, obwohl hier lang schon keine Autos mehr verkehren. Nur Pisse rinnt durch den Dreck, verschmierte Fugen aus verstopften Toiletten. Der Bahnhofslautsprecher spricht zu uns: Unsere Zeit ist nicht zu retten. Auf einer Straßenkreuzung steht ein Polizist und winkt. Er schnäuzt sich seine Nase, der Wind bläst fort. Bei diesem Schauspiel und hoffen, dass es uns verschont. Auf einer Straßenkreuzung liegt eine Uniform im Wind. Sie schwenkt die Ärmel hilflos. Dann weht sie fort. Eigentlich für dich das Lebensgefühl in dem Ballungsraum Halle Leipzig, in dem ja die Lieder der zerbrochenen Igel so entstanden sind? Also dazu muss man sagen, ich bin ja eigentlich aus dem Westen erst später hergekommen, war damals 91, aber auch mal zu einem Konzert in Leipzig gefahren, in den Eiskeller, glaube ich. Und ja, also es war alles recht grau. Andererseits hatte ich aber auch das Gefühl, dass sich da so Freiräume auftaten, also es war ein recht zwiespältiges Gefühl, was ich da so hatte. Wie war das für dich? Also ich würde es wirklich als sehr ambivalent bezeichnen. Auf der einen Seite waren wir alle sehr euphorisiert durch die Revolution, dadurch, dass dieses komische, einengende System zusammengebrochen ist, ohne Blutvergießen und dadurch, dass wir jetzt auf einmal so viel machen konnten und dass wir auch selber auf einmal so mutig geworden sind alle. Also ich meine auch, dass diese Band ist ja auch ein Ausdruck dieses neuen Mutes. Ich habe damals auch so ein bisschen Revolution gemacht, habe einen Studentenrat an der Uni in Halle mitgegründet. Das war so die eine Seite. Und die andere Seite war, dass diese Freiheit auch so ein bisschen Angst ausgelöst hat, dass man dann doch irgendwie nicht so richtig wusste, wie es weitergeht. Und dass man manchmal so ein bisschen auf verlorenen Posten dann auch stand. Und ich denke, diese beiden Dinge, die drücken sich dann so aus in so einem vielleicht so einem trotzigen Trotzdem, dass man so einfach den Irrwitz des Paradoxen irgendwie feiert. Und das ist dann das, was in den Texten vielleicht auch zum Ausdruck kommt. Also dass selbst wenn da irgendwelche pessimistischen Stellen kommen, die sind nicht wirklich richtig negativ, sondern die kippen auch immer wieder ins Lustige. Und andersrum. We'll be right back. Leben hat. Von fern belasten digitale Uhren das Land mit Zeit, das Langeweile hat. Ein aufgekratzter Schuhdrück voller Ballust, den Bahnsteig eine Kippe in die Haut, die Räder eines schwarzen Zuges kreischen, der hohlwangig aus leeren Augen schaut. Die Lichtmasten neigen, verführen die Lippen zu Wiesen hin, doch ihre Lampen nur küssen die Bahnsteige, die Plattform fern wie fast brüllen und Fahrscheine ernten von Schaffner zerrissen. Bald wird sich auf und sucht zu wanken. Ein Lichtmast windet sich um einen Stein. In Sternenstädte, die ihr Hirn vergaben, bohren sich die Würmer giftig stechend ein. Die Lichtmasten neigen, verführen die Lippen zu Wiesen hin, doch ihre Lampen nur küssen die Bahnsteige, die Plattform fern wie fast brüllen und Fahrscheine ernten von Schaffner zerrissen. Inzwischen recht dunkel geworden hier draußen und drinnen geht auch bald die Gedichtlesung weiter, wo Udo auch noch lesen wird. Ich bedanke mich für das Interview. Ja, ich wünsche den Hörern von Radio Blau noch viel Spaß. Vielleicht gibt es irgendwann im nächsten Jahr mal eine Neuauflage der Igel. Wir suchen noch einen Schlagzeuger und bemühen uns, vielleicht klappt's. Tschüss. Zum Schluss spielen wir noch ein Lied, das euch vielleicht bekannt vorkommen wird. Sagt die Welt, dass es zu früh geht. Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sagt die Welt, es ist Zeit, dass er geht. Meine Freundin ist schön, als sie dachte, ist sie gegangen. Weckt sie nicht, bis sie sie trägt. Ich habe mich in ihren Schatten gelegt. Jegliches hat seine Zeit, Steine sammeln, Steine zu streuen, Bäume pflanzen, Bäume abhauen, Leben, Lieben und Sterben und Streit. Weckt sie nicht, bis sie sie selber sich regt. Ich habe mich in ihren Schatten gelegt. Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht. Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sagt die Welt, es ist Zeit, dass er geht. Jegliches hat seine Zeit, Steine sammeln, Steine zu streuen. Bäume pflanzen, Bäume abhauen, Leben und Lieben und Sterben und Streit. Weckt sie nicht, bis sie selber sich regt. Ich habe mich in ihren Schatten gelegt. Das war Los Mix Mixtape bei Radio Blau.